das Aas in meiner Seele und die Dunkelheit wird strahlend weiß, glühend heiß. Es schmilzt das Eis, um dich zu spüren, zahl ich jeden Wucherpreis. Ich zieh den Mantel an und geh spazieren und hoff, die schlechte Laune zu verlieren. Grimmig, kalt und grau. Doch als ich trübe in den Himmel schau, da seh ich hinter einer grauen Wolke deinen Schein und weiß, bald bin ich mit mir selbst wieder im Reinen. Glühend heiß, es schmilzt das Eis in meiner Seele und die Dunkelheit wird strahlend weiß. Jeden Wucherpreis. Du hast noch viel mehr Macht als Hollywood. Ohne dich gäb's hier nur Totenschutt. Die Vögel fielen steif, gefroren vom Baum. Das Leben wäre nicht einmal ein Traum. Du gibst uns, was wir brauchen, ganz umsonst. Ja, du bist der einzig wahre Superstar. Glühend heiß, es schmilzt das Eis in meiner Seele und die Dunkelheit wird strahlend weiß. Glühend heiß, es schmilzt das Eis, um dich zu spüren, zahl ich jeden.